Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 90, 9, 89, 10, 88, 87, 11, 1-mal, 86, 12, 2-mal, 85, 13, 84, 14, 4-mal, 15, 81, 6-mal, 17, 79, 7-mal, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 73, 13, 69, 25, 14, 26, 15, 25, 16, 20, 29, 65, 30. Grün verschlossene Botschaft. 90 Träume von H.C. Ahrman. Einer kommt und spricht ein Traum zu ein junger Hase, eines ein Zwerg, wie du willst. Sie macht dich mit einem kleinen Knall. 39-jährige es ist ein Mord. Ist das eine Hexe? Und lieblicher Mord. Von einem Tier. Fee. Du bist ein Hengst. Du wolltest gerade eine riesigen Fensterscheibe. Träumst du? Deine 9 Engel. Und 9, 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Im Herzen einer Grille das Cello zu streichen, ist ein häufiger Traum. Und Anlass zur Hoffnung, Geld zu erwerben. Gesetzt, dass die Grille von einer Wachtel verspeist wird. Die Wachtel aber von einem Lamm. Das Lamm von einem Wolf. Und dieser wieder von einem hungernden Admiral, den seine meuternde Flotte an der Küstenebene von Oregon ausgesetzt hat. Dann tönt das Cello in den Eingeweiden Admiral Boyds. Du erwachst? Und schreibst deine eigene Musik noch im Ohr, die Zahl 1. 32. So ist es im Traum und nicht anders. Einer kommt durch die Tür und steht da und hebt die Hand. Und siehe, er hält in der linken eine lebende Taube. Symbol des Friedens, der Liebe, der Unschuld und der Zuversicht auf bessere Zeiten. Und siehe, mit der rechten langt er in die Brusttasche, holt einen schwerkalibrigen Revolver hervor, verlangt Geld und Gold und wieder Geld und lässt sich als ordentlicher Vertreter eines rauen Tones in keinster Weise abwimmeln. Was soll das? Fragt man sich mit Recht in dieser Nacht zum 32. Mai. 33. 33 ist eine schöne, runde Zahl. Und sieht man sie träumend auf einer unverhofften Kinoleinwand zucken, ist es ein sicheres Zeichen, von zauberhaften Zwillingen verführt zu werden. Man darf sich allerdings nicht dadurch verwirren lassen, dass sie beide am nächsten Morgen zu gelben Tulpen werden, die aus einem einzigen Stängel herauswachsen. Im Jahre 33, im Jahre 32, im Jahre 31, im Jahre 30, im Jahre 29, im Jahre 28, im Jahre 27, im Jahre 26, im Jahre 27. Weshalb sollte dir nicht träumen, du schriebest ein Werk mit dem Titel Clé du Songe oder Assyrisch-Babylonisches Traumbuch, auch Schuster-Buben-Traumbuch genannt? Sonderlich für solche geeignet, die im kleinen Lotto das große Glück aus Fortunens trefflichem Füllhorn greifen wollen. Verfasst, überarbeitet und weitgehend erweitert von dem Autor des Handbuches für Hermaphroditen, Kabul, im Jahre 27. 83. Träumt dir von 4 maskierten Venezianerinnen, die dich an atlassenen Bändern durch die reizende Lagunenstadt geleiten, und bemerkst du, dass du das Rhinoceros des Pietro Longhi geworden bist? Ein fettes, widerliches, fast blauschwarzes Untier vom untersten Nil, ein nubisches Monstrum, das Gegenteil der zärtlichen Schwalbe auf dem rechten Mittelfinger der Prinzessin. So betrachte dein schweres Schicksal als unabwendbar und bete unverdrossen um ein baldiges Erwachen und sei dennoch froh, wenn du hernach dein Lager allein mit dem frühen Morgen teilen solltest. 80. Träumte dir hingegen, du wärest Defoes malträtierter Robinson, der große Märtyrer der Sexnöte, so säubere die jüngsten Bäume deines Eilandes von ihren Rinden und schmiege dich zähneknirschend um die glatten, nackt geschälten Stämme, denn dieser Traum ist ein Montag und der future Freitag weilt noch 80 Meilen fern hinter der hautfarbigen Linie der Sonnenaufgänge. Siebzig sollst du beachten, wenn du von der Halbinsel Kola träumst. Dieser Traum hat sich wie folgt abzuwickeln. Du bist ein Kryptoschamane. Eine Kryptoschamanin. Deine Brust ist bärenhaft zottig. Hermelinhaft glatt. Dein Gesicht breit und vom Winter zerfurcht. Breit und wie eine gelbe Teerose. Dein Getränk reiner Schnaps. Oder warme Milch von der Wölfin. Dein Zauber weiß wie Schnee. Oder schwarz wie gewisse Messergriffe. Nun Wichtiges. Der Mond steht in irgendeiner nicht näher zu bestimmenden Richtung des Nordhimmels und die Erdhütte, an die du mit der Fußspitze klopfst, wird noch nicht geöffnet. Du wartest eine Weile. Dann beginnst du zu schamanisieren. Deine Trommel wird sehr ferne gehört. Die Polizei hört die Trommel. Was denkt sie? Was denkt sie? Sie denkt Übles. Sie lässt ab von Tee und Zigaretten, wirft sich in die Schlitten und lädt die Karabiner. Man nähert sich deiner Trommel. Werste. Aber da öffnet sich nun die Erdhütte und du steigst hinein. Du siehst die Geister. Du unterhandelst mit ihnen. Du hältst ein arktisches Palaver. Sie wollen Würste machen aus deinem Fleisch. Herr Wurst. Frau Wurst. Je nachdem. Sie zerreißen dich und machen Wurst aus dir. Die Polizisten kommen und finden keine Geister. Sie finden Wurst. Polizisten finden niemals Geister. Sie finden Schwarzschlachterwurst. Sie essen die Wurst und schwören einander, nichts davon zu verraten. Es sind ihre 11 und ein Judas. Der wird das Seinige schon tun. Du aber erwachst in den Magen der Polizisten. Fließt durch ihren immer aufgerissenen Mund, setzt dich wieder zusammen und liegst daheim in deinem Bett. Du kommst als altmodischer Detektiv, eine Art Sherlock Holmes, in die Szene. Es ist plötzlich der Leniner Platz. Dein Deerstalker ist rundum mit Misteln besetzt. Der Himmel dieses frühen Morgens ist nicht weniger fahlgrün als dein Hutschmuck. Aber wer verehrte dir dieses Gesteck? Von wem kommt es? Wie ist das geschehen? Aus einer 4. Etage werden geschlachtete Tauben und schwarze Uhrzeiger durchs Fenster geworfen. Sie fallen wie Federn oder kraftlose Blätter in die schneelose winterliche Stille des Morgens. Du nimmst deine Lupe aus dem sauberen Futteral, betrachtest die tödlichen Halswunden der schimmernden Vögel, zählst die verstreuten Zeiger, es sind genau 36, sammelst sie zu einem kleinen Häufchen und suchst nach einer Verbindung zwischen Taubenopfer und Zeit und Zahl und Mistelkranz. 5. Oder ist es ein pergamentener Globus, dessen Traumbild dir erscheint, und er glüht von innen wie eine weiße Reisende, die zum ersten Mal den Vogel Tahiti schreien hört. Und er geht schließlich vor all dieser inneren Glut wie ein Lampion, der Feuer fängt, auf. Und entspringt ihm im letzten Augenblick bereits mit brennenden Strümpfen die antizipierte weiße Reisende. Fällt dir unter Küssen um den Hals und es entspinnt sich dadurch eine wilde, traumhafte Liebe. Das plötzlich vorhandene Sofa beginnt auf einem leicht gekräuselten Ozean zu treiben. Nichts als Himmel und Milch breitet sich um dich und deine überstürzte Geliebte. Und ein Alk droht dir, während seines ständigen Herunterstoßens das Rückgrat aufzutrennen. so wähle am Morgen deines Erwachens eine Mark Matte 5. 34. Wieder bei den Eskimos. Im Inneren einer Eishütte kauerst du in der Ecke neben dem Einstieg. Und wer kommt herein? Du selbst. Und was tut dein anderes Ich? Es beginnt seufzend am Boden lang zu kriechen, bewegt sich immer tiefer in diese warme, tranige Winterhöhle. Zoll um Zoll. Zoll um Zoll. Und du merkst die Ursache ein weniges später. Es ist das Lager. Es ist das Lager aus Fellen im Hintergrunde der Höhle, und auf ihm liegt ein schönes, ausgekleidetes Mädchen. Und dein Ich kriecht unendlich langsam auf sie zu. Und die Felle knistern. Und sie stellt sich schlafend, und dein anderes Ich erreicht unter Seufzern und Ohnmachten endlich die Schöne. Und es legt sich schwer über sie, um allmählich in ihr zu versinken. Zuerst bis an die Knie, darauf bis zum Becken, dann bis an die Brust, bis zum Hals. Und dann versinkt es mit einem gellenden Schrei, der alle Schläfer weckt, in der atmenden See des nackten Fleisches. Und du merkst, dass du unsichtbar geworden bist. Läufst hinaus in das Schattenspiel von Mond und Robbe, fließt über das offene Meer, 34 Meilen über das offene Meer, bis an die verschneite Küste deines Erwachens. Ein silbergrauer Streifen Küste und der aus nebligem aufsteigende Mond. Traum Nummer 11, Traum Nummer 12. Eine 11, eine 12, ein riesiger, bemooster Findlingsblock im Wald. Eine 11, eine 12, eine 13. Diese blasse, auf hohe Seite gemalte 67. Eine 17, eine 18, eine 19. Gute Nacht, Herr Pfarrer. Der Schlitten streift. Traum Nummer 20. Eine 26, Traum eine 27, eine 28, Traum Nummer 22, eine 29, eine 30, Traum Nummer 23, eine 31, eine Traum 32, Nummer 24, eine 33, eine 4, eine 33, Traum Nummer 25, eine 34, eine 35, eine 36, eine 37, eine 38, eine 39, eine 40. 58. Ein anderer Traum von Indios. Du schwebtest per Fallschirm auf die Hütte eines Dorfes, durchstießest das Dach dieser Hütte, das wäre aus Laub und Reisern, und landetest auf dem Lager der Töchter des Häuptlings. Geschrei, Verwunderung, ein Auflauf in Fackeln und Waffen, Fischspeere, Blasrohre. Was wirst du sagen? Sprich dein gesamtes Vokabular von 58 arawakischen Begriffen. Kannst du keine, erfinde welche. Ja, Yapu, Yapuruima, Yapuruimaka, etc., etc. Das wäre ein wahrer Jungbrunnen. Vogellaute aus frischen Tautropfen, wenn man so sagen darf. Ein jugendlicher Revolutionär kommt blutend in dein Haus. Er ist verwundet und wird gejagt. Hast du Mitleid im Traum, so wirst du ihn aufnehmen, ihn in einem Dachzimmer verstecken, ihn pflegen, nicht aber mit neuer Munition versorgen. Deine Tochter, im Traum, wird sich in ihn verlieben. Sie werden einen Monat lang ohne dein Wissen zusammen schlafen. Und dein eigen Kind wird nach 9 Monaten eine Maschinenpistole gebären. Und die Hebamme wird dich und deine Tochter verpfeifen. Hast du aber kein Mitleid, sagst du dem Jungen, gehen Sie zu meinem Nachbarn. Der hat mehr Platz und sympathisiert außerdem noch mit euch. So wird dein Traum ganz anders verlaufen. Der junge Revolutionär schleppt sich mühsam aus deinem Haus. Er will zum Nachbarn. Er hinterlässt eine große Blutspur, auf die sich viele Krähen niedersenken. Worauf die Leute denken werden, ist Sonderbares vorgefallen. Lass uns daher zur Polizei gehen und diese anmelden. Und es werden die Männer vom Geheimdienst kommen und man wird dich fragen. Wieso das? Und du wirst um eine Antwort verlegen sein. Und man wird dich schlagen. Bist du eine feurige 52, die Ziffer der Aussichtslosigkeit vor Augen wirst tanzen sehen. 72. Sorglose Träume bedeuten stets eine 72. Beispiel: 7 Freunde ergehen sich in dem Garten eines alten englischen Klosters. Zweifellos hat es ihnen dieser schöne, versonnte Frühherbsttag angetan. Sie sind durchwegs zwergwüchsig und freuen sich ihrer buschigen Backenbärte. Du kommst hinzu und wünschst ihnen einen guten Tag. Einer von ihnen kennt dich aus dem Zweiten Weltkrieg. Er lädt dich ein, bei diesem Spaziergang mitzuhalten. Du sagst nicht zweimal nein, du hast es schön, du kommst dir sehr groß vor, etc., etc. 42. Träumte dir, Hitler wäre wieder auferstanden und bürstete sich den Moder aus dem Anzug und dies alles geschehe in der 42. Straße, so zwinge dich zum Erwachen. Steh auch du auf, putz deine Zähne und sag deiner Frau: Mein Schatz, es ist ein lieblicher Morgen, aber ich hatte eben einen bösen Traum. Träumt dir, dass eine Reiterin vor deinem Hause hält, aus dem Sattel springend die Zügel nach dem aufkommenden Mond wirft, sich als aller Mathilden bester Engel ausgibt und zweifelnd auf das Fenster in der ersten Etage blickt. Dahinter du eben noch an der Lampe saßest. Und entkleidet sie sich vor dir und verlangt Eintritt in das Herz deines Heimes und macht sich anheischig, auch eine Summe Geldes dafür zu geben. Und du kannst nicht anders, sonderbarer Gedanke, und weigerst dich, ihrem Wunsche nachzukommen, so nimm eine Pistole und schieße die Zahl 3 auf weißes Papier. 21. Begegnete dir ein bärtiger Chinese und bäte dich um Messer und Gabel, er hätte sein Besteck zu Hause in Peking gelassen, und verwandelte sich dieser gelbe Mann unmerklich in eine Telefonwahlscheibe, dann säume nicht, sondern wähle die Zahlen 2 und 1, die glückbringende 21. 40. Dir träumt, du bist eine Hyazinthe im Garten deines Geliebten und er nährt dich mit seinen Tränen, schreibt Briefe im Kreis deines Duftens, die ungeöffnet wieder zurückkommen. Man darf nicht vergessen, dass alle an dich gerichtet sind und du bist unauffindbar, keiner weiß um deine grüne Gestalt. Und er begräbt sie alle rund um dich und lässt sie faulen in der schwarzen Erde dieses Gartens. Und die blauen geschriebenen Worte sammeln sich in deiner Knolle und sprengen sie in die Luft und deine Pflanzengestalt fliegt gen Himmel, unerhört schnell, 15 Zentimeter groß, und sie schwebt 40 Tage und 40 Nächte über dem Garten deines Geliebten, der sich darin erhenken wird, und du wirst es sehen und wirst ihm nicht helfen können. Eine 65, eine 66, eine 67, eine 68, eine 69, eine 70, eine 71, eine 72, eine 73, eine 74, eine 75. 88. Dass das Reisen auf dem Rücken eines Walfisches besonders zum Träumen anregt, berichtet bereits in der Naturalis Historia der ältere Plinius. Hast du nun nach einem geträumten Schiffbruch deine Zuflucht auf einem solchen Fontänenträger gefunden, dann schicke die zutraulichen Vögel des Ozeans aus, auf dass sie dir Erde brächten, schnäbelchenweise. so wird dir das solche Art herangeschaffte Erdreich mit der Zeit für einen kleinen Garten genügen. Alsdann schicke die guten Vögel um Rosenableger aus. Diese Pflanze in die angesammelte Erde, damit sie dir zu schönen großen Stöcken erwüchsen. Schnuppert nun der Walfisch den bezaubernden Duft der vollen Blüten, wird ihn ankommen eine starke Sehnsucht nach den lang entbehrten Meerweibern. Und er wird seinen Weg ändern, wird sich in die Gegend zwischen Rosalind Bank und Pedro Bank begeben. Dort aber wirst du dein schon längst vorbereitetes Netz auswerfen, denn des Walfisches Sehnsucht steckt nun auch in dir. Doch anstatt 3 werden sich 88 Meerweiber in deinen Maschen verfangen. Die karibische See wird mächtig toben, der Wal wird umkippen wie ein Beiboot, der Garten samt den Rosenstöcken wird versinken in der aufgebrachten Nacht der Wogen. Du aber rettest dich vor diesem maritimen Harem in den Traumnummer 89, welcher dir ebenfalls eine Heidenangst verursachen wird, denn 89 Jahre bist du geworden. Und nun steht der Todesengel, ein tadellos angezogener, gut aussehender Mensch, vor deiner Wohnungstür. Er liest dein Namensschild. Er klingelt. Du? Wer ist draußen? Ich habe keine Hosen an. Engel? Mein Name ist Schnurzraffel. Ich möchte Sie gerne sprechen. Du? Warten Sie doch bitte einen Augenblick. Ich muss mir bloß meine Hosen anziehen. Engel? Ach was, genieren Sie sich nicht. Ich habe schon Milliarden ohne Beinkleider angetroffen. Du? Das mag schon sein, aber ich habe auch keine Unterhosen an. Wer sind Sie denn eigentlich? Engel? Ich bin Schnurzraffel, der Engel des Todes, und komme, um Sie zu einer kleinen Spazierfahrt einzuladen. Du? Du lieber Himmel. Nein, nein, nein, nein, nein, das geht doch nicht. Ich habe ja gar keine Hosen an. Mit diesem schrecklichen Ausruf wirst du schweißgebadet, aber bedeutend jünger erwachen. Es ist ein lieblicher Morgen. Dann Traum Nummer 33. Noch ein Leuchtturm und einige Bojen. Traum Nummer 5. 3 Siamkatzen. Traum Nummer 56. Einzelne Haare. 54. Wunderschöne Reiter. Motorradfahrerin. 52. Mit Helmen und ledernen Riemen. 50. Rundum mit Misteln besetzt. 52. Eine große Blutspur, auf die sich viele Krähen niedersenken. Traum Nummer 45. Traum Nummer 46. Eine 1. Und eine 5. Aus feinen Knöchelchen geordnet. Traum Nummer 49. Traum Nummer 15. 49. Träumt ihr von einer gräulichen alten Hexe, die ihre Hängebrüste, weil sie ihr beim Backen und Braten hinderlich sind, in junge, straffe Dinger verwandelt, dann magst du auf die Zahl 49 Häuser und Türme bauen, dieselben an wohlhabende Menschen vermieten und mit dem bequem erworbenen Geld dein Leben unterhalten. 48. Der Traum eines Negers ist anders als der Traum eines weißen oder gelben Mannes. Bist du nun im Traum ein Neger und verfällst du in diesem Traum in einen zweiten, einen Traum im Traum, und es träumt dir, du wärst ein weißer oder gelber Mann, so wird dir sein, als schürtest du eine Revolution zugunsten der Schwarzen. Und du würdest verhaftet und in Handschellen abgeführt, und ein weißer oder gelber Premierminister hieße dich einen Lumpenhund und schlüge dir den Hut vom Kopfe, worauf du in deinen ersten Traum zurückverfielest, gerade so, als hüpftest du aus einem Garten in den benachbarten, und in diesem Traum schämtest du dich sehr deiner schwarzen Hautfarbe, und du ließest dich deshalb schinden und mit weißem oder gelbem Leder überziehen, so wirst du am nächsten Morgen eine 48 aus verschrumpelter Negerhaut, das untrügliche Zeichen kommender Glückssträhnen, in deinem Bette vorfinden. 39. Einer kommt und spricht im Traum zu dir. Die Hörner ihrer Frau sind viel zu lang, das trägt sich nicht gut. Und da merkst du im Traum, dass du mit einer 39-jährigen, gut aussehenden Hexe verheiratet bist. Einem schmalgliedrigen, gehörnten Weibsstück, das das Mark deiner Knochen verzehrt und dir das Gehirn versenkt. Träumte dir, du kutschiertest in einem Phaeton nach Schloss Dracula und du hättest dort ein großes Unheil zu unterbinden und es käme dir ein anderer Superman dazwischen, der seinerseits ebenfalls an der Unterbindung dieses Unheils interessiert wäre und ihr beide stündet euch ständig im Weg zu Draculas immenser Genugtuung und ihr rammtet während einer nächtlichen Patrouille fürchterlich mit den Köpfen zusammen und zwar so sehr, dass es durch die düsteren Hallen nur so bumste. Und der Graf führe aus seinem todähnlichen Schlaf und erfasste sofort die ganze Situation und seine hämische Lache ließe euch für Augenblicke das Blut zu Eis erstarren, dann ist die 60 wahrhaftig rund. Und man verarztet dich in Nairobi und die schwarze Schwester spendet dir Blut, worauf du ein Mensch wie ein Zebra wirst. 87. Ein Traum führt dich nach Einbruch einer absoluten Dunkelheit in einen Vorort der Stadt Philadelphia, wo du dem aus London verreisten Jack the Ripper begegnest. Aus einer Nische tritt er auf dich zu und bittet dich scheinheilig um Feuer für seine Zigarre. Oder, wenn du eine Frau bist, um deinen Lippenstift, was dich in diesem Falle sehr in Schrecken versetzt, zumal ein rechter Mann doch dieses femininen Utensils kaum bedarf. Aber da fühlst du auch schon den brennend scharfen Schmerz im Bauch. Des Rippers kalter Stahl sucht seinen Weg durch Fleisch und Blut. Du ächzt, du taumelst, stürzest. Der Ripper sucht betreten das Weite, rennt und keucht. Und 15 zwergenhafte Äbtissinnen, 3 russische Hammerwerferinnen, 4 junge Schönheiten aus Neukaledonien, eine grüne Fee aus den Wolken des Jupiter, 19 weibliche Werwölfe, ein Supergirl aus Graz, 7 16-jährige Schwiegertöchter namens Linda, ein Star mit einer rostigen Pistole, 12 vergnügte Odalisken in Herrenanzügen, 7 alte Eiskunstläuferinnen mit Muffs, eine hinreißend schöne Stute aus Derby, 9 Engel ohne Pflanzenschutzmittel, 3 Siamkatzen, eine Blondine mit blutigen Händen und 3 Polizistinnen in blauen Ausgehuniformen kriechen aus deinem geöffneten Leib hervor, um diesen gefährlichen Mörder quer durch den Kontinent zu verfolgen. Dieser greuliche Traum ist indessen vollkommen harmlos und bedeutet für den kommenden Morgen eine lustige Nachricht. Oder eine kleinere Geldsendung oder einen unsichtbaren Spaziergang durch ein Damensonnenbad. Träumte dir, du erhieltest einen DIN A4 Luftpostbrief aus Holland und du öffnetest ihn, worauf ein bunter Hampelmann heraushüpfte und einen weitaus kleineren Luftpostbrief in der rechten Schwänge, sagend: Dies ist das eigentliche Schreiben, Tuan, bitte öffnen Sie es sofort. Dann säume nicht viel, tu, was dir vom Hampelmann geheißen, und du wirst die Glücksnummer dieses komischen Traumes, nämlich eine 78. 78! Vorfinden. 77. 46. Träumte dir, du säßest beim Meistertätowierer und man tätowierte dir das Falsifikat eines Flugscheines in die geöffnete Hand. Und du flögest mit ihm nach Grönland und die Frau des Pastors wäre allein zu Hause und sie empfinge dich im Unterkleid und sie wäre jung und röche nach Majoran und die Wiesen voll mit Butterblumen und der Mond im Fenster und die raschelnden Gardinen und das Bett wäre gemacht. Gute Nacht, Herr Pfarrer, der Schnee ist fort, der Schlitten streikt. Und du machtest deinerseits die Frau des Pastors 46 Mal glücklich. So hast du diese edle Zahl wohl angewendet. Eine 86, eine 87. Eine 88, eine 89, eine 81. Träumte dir per Unfall von dieser höchst eigenwilligen Zahl, so sollst du sogleich deinen Familiennamen ändern. Nun heißest du Knister, so nenne dich Kneister, und heißest du Quister, so nenne dich Queister, und heißest du Plister, so nenne dich Pleister, etc., etc. mit Grazie. P.S. Dieser absonderliche Traum ist keinen Schuss Pulver wert und verursacht höchstens nach Erwachen leichtes Bauchgrimm. Vergleiche hierzu auch Traum Nr. 79. 85. Dieser Traum hat mit dem vorhergegangenen überhaupt nichts gemein. So ist es nun mal im Leben. Über einem Dachfirst im Norden Englands schwebt, ohne Zutun von aufgeblasenen Alligatoren, Hermes, der Gott der Diebe und Kinoaschioteure. Du aber, zweigeteilt, bist das gewaltige Flügelpaar zur linken und zur rechten seines Raumfahrerhelms. Erregt diese eher sklavische Beamtung in deiner noch nicht existenten Seele bitteren Unmut, so murmle zwischen deinen noch nicht existenten Zähnen eine lamaistische Beschwörung, wie etwa Nonga Chen Pan Yi, Nonga Chen Pan Yi. Und du wirst zu einem schönen, schwarz-weiß gefiederten Storch werden. Und der geträumte Hermes wird in den nächstbesten Schornstein stürzen. Ein feiner Sonntagsbraten für die arme Familie unter dir. Du aber baue ruhig dein Nest auf diesem Haus, dessen Besitzern nach 85 Tagen ein Kind wird geboren werden. Alsdann wechsle dein Gefieder mit dem Körperchen des Babys und wachse heran zum meisterlichsten aller Diebe und Kinoagioteure, den der Norden Englands je gesehen. 15. Träumt dir, du seist ein Jude und eine Jüdin, so geh nach Bombay und heirate dich und zeuge Kinder mit dir und gedeihe, lebe und vergeh. Deine Glückszahl für diese Nacht besteht aus einer 1 und einer 5. Aus feinen Knöchelchen geordnet in dem Turme des Schweigens eine 15. Eine 11, eine 12, eine 13, eine 14, eine 15, eine 16. 14. Kommst du im Traum an die Schienen einer Eisenbahnlinie und bringst du eine Plastikbombe am Bahnkörper an und erscheint dir das große Unglück aller Passagiere vor Augen. Sie liegen zerfetzt und zerbrochen, Kränze aus Holzsplittern im Haar und am Frühnebel der Wiesen. So bereue dein Vorhaben. Entferne die bereits haftende Ladung. Flieh die Alpini und schlucke das Zeug aus deiner Hand. Du wirst krepieren wie eine Granate mit dem Durchmesser 14. 69. 69 ist ein Glas Portwein für eine Portugiesin, meinetwegen für Manuela Dias, mit der du in Träumen wie im Wachen immer und immer wieder die Nebentreppe eines Pariser Hotels hochkriechst. Allerlei Rau hockt in ihrem hohlen Weidenbaum. Du träumst es. Und ihre Augen funkeln in der Nacht wie die einer Katze. Du bist im Traum ein Jäger, hast zwei Hunde, einen Hirschfänger und die unerlässliche Flinte. Dein Taschenkalender hat das Jahr 1877 im Titel. Deine Hunde verbellen Allerlei Rau. Sie ist noch nicht aufs Jagdschloss des Großfürsten gekommen. Der ganze Traum hat in Russland zu handeln. Du hast getrunken, dein Blut ist aufgeputscht, wenn man so sagen darf. Eine Hitze hat sich deiner in dieser Juninacht bemächtigt. Du kannst nichts dagegen unternehmen. Was tust du im Traum? Du rufst deine beiden Hunde. Sie kuschen aufs Wort. Du sprichst, indem du dich näherst. Allerlei Rau Semjonova, ich sehe dich in dieser Weide. Komm gutwillig heraus und leg dich mit mir aufs grüne Moos. Es ist Juni. Mein Blut pocht. Und sie antwortet dir nicht. Und du sagst ihr, ah, etc., es etc. Tu, was ich dich geheißen habe. sonst schicke ich dir die Hunde. Und sie antwortet abermals nicht. Und du pfeifst auf den gerechten Zorn des Fürsten und lässt deine Hunde gefährlich knurren. Da steigt sie aus dem Baum. Und du nimmst ihr ihre Kleidung aus 100 Arten Pelz. Und sie leuchtet wie ein Gartenweg im Mondlicht, den du ungesäumt betrittst. Und du schändest sie im Traum. Und der Großfürst hört ihr Seufzen im Traum. Und er erwacht im Traum und tobt und zerschlägt Gläser und Wanduhren. Und seine Mutter und Großmutter werfen Gebete gen Himmel und fürchten um seinen Verstand. Aber du bist 77 Vers davon entfernt. Und diese Zahl ist auch die Nummer, die diesem Traum einige Bedeutung verleiht. Obgleich das Wie und Wann von dir selbst zu errechnen ist. Und in diesem Traum wird sie mit einem kleinen Knall zerspringen. In 53 Situationen deines vergangenen und zukünftigen Lebens, guten und bösen. 51. Stiege dir an einem Neujahrsmorgen im Traum ein Zwerg aus deinem linken Schuh und fragte dich, wo du seinen Stern habest. Und du dächtest, was für ein Stern meint er, der kleine Kerl? Und du gäbest ihm nach einer Weile zur Antwort, ich habe ihren Stern nicht, aber bitte, Sie können ja in meiner Wohnung nachsuchen. Und er käme endlich an das Bett deiner noch schlafenden Frau und riefe erfreut, aber da liegt er doch. Und du sagtest, man soll Schlafendes nicht vor seiner Zeit wecken, auch keinen Stern. Und der Zwerg antwortete, gut, so will ich mich denn einstweilen mit den Lockenwicklern unterhalten. Und er beginne, einen nach dem anderen in seinen langen Bart zu wickeln. Dann zähle mit bis zum 50. Aber beim 51. wirf ihn hinaus vor das Haus. Denn in diesem Augenblick ist er machtlos wie ein Kind. Seine fabelhafte Stärke verlässt ihn. Deine Frau aber darfst du behalten. Living is a dream when you make it seem enchanted. Lovers take for granted all the world's glow. They ought to know when you touch a star, then you 56. Träumte dir, es wüchse dir vom Kinn herab ein verlauster Mandarinbart und dieser hätte eine Länge von 56 Zentimetern, bestünde aus 56 einzelnen Haaren und besäße 56 lila Läuse. So schätze dich glücklich, denn eine Triple 56 in dieser Konstellation ist unter Chinesen ein besonderes Zeichen. Träumte dir ein Traum namens Blahotka? Dieser Traum ist ein Mädchen, eines Jägers Kind, eine vergissmeinnichtäugige Tochter, ein haltloser Engel, ein Lilienstengel mit Armen und Beinen, ein Traum mit Brüsten wie einst im Mai, eine zweifache Erscheinung, einmal bei der Weide am Teich, einmal bei den Eichhörnern im Walde. Aber der Vater, er will es nicht. Zeigefingert aus allen Ecken des Traumes, grollt wie ein frisch geheizter Ofen im Oktober, klopft unter gefährlichen Drohungen ans Schloss seiner Flinte und benimmt sich wie eine Oper. Träumte dir ein Traum namens Blahotka? So umschleiche 17-mal das Forsthaus. Das schläfert den Alten ein. Und springe beim 18. Mal in Blahotkas Bett. Du wirst... Ich gebe dir mein Ehrenwort. Mit schwarzen Ringen unter den Augen erwachen. Im Jahre 79. Ein Ding, der Dämon des Inneren des Eishauses. 16. Ein fettes, widerliches, fast blau-schwarzes Untier vom untersten Nil. Ein nubisches Monstrum. Das Gegenteil der zärtlichen Schwalbe auf dem rechten Mittelfinger der Prinzessin. Eine grün verschlossene Botschaft in der linken Kralle. Endlich wieder die aufschimmernde Sonne. Es sang eine Nachtigall und Öllampen versickerten im Abend. Es waren freilich noch die Sterne. Ein Zwerg. Und die raschelnden Gardinen. Du träumst von der Kalahari, die du nie gesehen. Jawohl, durch opalene Geröllhalden kommst du geritten. Löwengerüche umwehen dich wie sandblonde Fahnen. Der bleiblaue Himmel beißt sich zwischen Hemd und Hut in deinen Nacken. Am Horizont des Nordens rollt ein Zug einer hottentottischen Fee Morgant vorüber. Du hörst den schrillen, langgezogenen Pfiff. Ein Schauer rinnt durch deine Spina. Aus Dornen und heißen Diamanten hebt sich ein Gewehrlauf. Du siehst keine Augen dahinter. Es ist im Jahre 38. Und wenn du 28 Jahre später erwachst, sind deine Fenster von Spinnweben verschleiert, dein Haus ein Asyl gestorbener Fliegen und dein Bett ein rostiges, daunenumlagertes Ding. 7. Schrecken dich in einem Traum gegen Morgen porzellanene Puppen mit Seziermessern. Und du fürchtest, deine Mannbarkeit zu verlieren oder, wenn du eine Frau bist, deine Klitoris. Und hast du aus diesem Grund den genialen Gedanken, eine Statue aus purem Diamant zu werden, und du wirst es auf der Stelle, und zerbrechen den dich umwimmelnden Puppen die blinkenden Instrumente. Du lachst eine hämische, ja böse Lache, die die Augen der Puppen zu Asche werden lässt, und ein gedachter Manitou erscheint aus den herrschenden Wolken, seilt sich zur Erde nieder und bläst die Asche der Augen der Puppen fort, als sei es ein Staub und die Prärie ein blanker Tisch. So verrate kein Wort, stehe auf und zeichne dir eine grüne 7 ins Merkbuch. 25. Hat man dich im Traum in einer Eishütte auf Nuksuak gesperrt? Der Schlüssel ist Eis, das Schloss ist Eis. Und du suchst in der Dunkelheit der Nacht nach dem Schneidbrenner. Du verbringst, suchend, die Nacht, bis der Tag wie durch ein Marmeladeglas in dein schimmerndes Gefängnis bricht. Und ein gedunsenes Etwas tappt umher. Ein Ding. Der Dämon des Inneren des Eishauses. Und er schlägt die schweren Augen auf, bietet dir seine Hilfe, seinen Beistand an. Ja, gegen ein gewisses, zu tauschendes. Ja, es hätte wohl die Macht, einen Schneidbrenner. Aber... Dich schmerzt das Innere deines Halses. Eine 25, halb Fleisch, halb Alge, macht sich drinnen breit. 26. Käme der heilige Simeon und versetzte dir eine schallende Ohrfeige und begann durch diese Schwingung alle Glocken Kasans von selbst zu läuten, wäre es außerdem noch gegen Ostern, dem Fest der Birken und Brennnesselblüten, sprenge ein junger Hase dem heiligen Simeon aus dem Bart, dann fällt dein nächster Glückstag auf einen 26. Oder, wenn du eine Frau bist, deine Klitoris. Wie du willst. Du träumst es. Sie macht dich unsichtbar. 8. Träumt dir von Genghis Khaninnen, die dir, du bist an dein Bett gebunden, herrliche Pelzmützen aufsetzen wollen und du fürchtest die grünen Blicke deiner Bedrängerin, schreist, dass alle Uhren und Perpendikel Asiens stillstehen, alle wolfsähnlichen Tiere aus ihrem Sommerschlaf erwachen und Sturm heulen, dass Angst über die Herde Chinas kommt, Feuerschlünde wie Zigaretten verlöschen, Krater wie Augenlider zuklappen, dann gewinnst du viel auf 8. 73. Träume von schönen Nonnen und solchen, die es, das weiß man bereits, noch werden wollen, müssen in einem Wintergarten mit Palmen und Orchideen vor sich gehen. Ein gütiger Butler muss Champagner servieren, ein Lord muss sagen, eine Lady ihre Rose unter tausend anderen nicht mehr finden können, ein erfolgreicher Jäger eintreten, ein Tenor in Altlage aus dieser Beamtung abdanken und was werden, ein Kolibri vor einem verkleideten Gorilla fliehen, etc., etc. Trifft dies alles so ziemlich der Reihenfolge nach ein? So wirst du die Ziffern 7 und 3 erhalten, welche du am besten gleich an einer diesigen Fensterscheibe notierst. Questo prato adorno ogni selvaggio nume, soventa per costume di fa lieto soggiorno. 4. Träumt ihr, dass in questo prato adorno ogni selvaggio nume sovente, a per costume di far lieto soggiorno, schwebt dir ein Vogel von der Farbe eines welken Rosenblattes vor den zögernd ausschreitenden Fuß, hält er eine grün verschlossene Botschaft in der linken Kralle und steht eben die Sonne am Adieupunkt ihres Tageslaufes. Nicht fern murmelt ein kühler Bach und die Jäger legen sich ein Stündchen aufs Ohr. Dann geh hin, versetze deinen Schatten im Leihhaus und notiere die Numero 4. 76. Du hast dich in der guten Stube eines freikirchlichen Pfarrers niedergelassen. Hast Geschäfte mit ihm zu bereden. Er ist eben auf einen Sprung draußen und da kriecht mit einem Male eine Riesenschlange aus der Schreibtischlade. Und da kommt wieder der Pfarrer, sieht dein erschrockenes Gesicht und sagt: Ja, die Schlange war es, Herr Nomen Nominandum, die Adam und Eva verführte. Ich habe sie nun gefangen und so leidlich gezähmt, aber wie Sie sehen, werde ich ihrer nicht immer Herr. Das ist ein Traum, der zu denken gibt. Er spielt in einer noch näher zu bestimmenden schwedischen Ortschaft, hat die Farben Orange, Grau, Blau und Grün, eine Zimmertemperatur von etwa 18 Grad Celsius und trägt die Nummer 76. 2. Träumst du von einem Hut und dem wüchsen Flügel und verbänden sich mit deinem Kopf zu einer Lebensgemeinschaft, und sie trügen dich, dein ganzes Körpergewicht am Halse, in das Dorf der Kannibalen, und man wetzte bereits das funkelnde Messer vor deinen Augen, und der Messerhändler zählte grinsend sein Geld, und die Frau des Koches erhöbe dessen weiße Mütze wie eine schimmernde Krone, um sie dir aufs Haupt zu drücken, und sie täte es, worauf sich eine Luke im Dache der Mütze öffnete, daraus ein Schwarm wilder Schwäne entflöge, so schreibe die Zahl 2. 90. O ihr Träumer von Träumen, ihr träumtet nie, was ich träumte. O ihr und Träumer ich träume von nie, Träumen. Was ihr träumt. Ihr träumtet nie, was ich träumte. Und ihr werdet nie träumen, ich träume nie, was ihr ich träumen werde. Und ihr werdet nie träumen, denn was ich träumen werde. Träume meine denn Träume. Träume meine Träume und ihr träumt ihr eure. grün verschlossene Botschaft. 90 Träume von H.C. Artmann. Living is a dream when you make it seem enchanted. Hörspielbearbeitung Martin Heindel. Lovers take for granted. Es sprachen Anna Thalbach, Jens Wawritschek, Janina Stopper und Tom Schilling. When you touch a star, then you really are enchanted. Besetzung Cordula Huth. Ton und Technik Thomas Rombach und André Buscherin. Regieassistent Mareike Mager. Regie Martin Heindl. Produktion Hessischer Rundfunk 2013. Redaktionsassistent Heike Maybach. Redaktion und Dramaturgie Peter Liermann.